Dies ist Folge 2 des Actual Plays von Schmetterting. Wir werden alle sterben. Daughters of Darkness, Brinan Reiki. Spielsession 2. Weitere Projekte von Schmetterting findet ihr auf schmetterting.de oder auf patreon.com/schmetterting. Außerdem möchte ich meinen Unterstützern von Patreon danken. Das ist namentlich Matthias Belger. Und ich habe auch noch Michael und Tim mit auf der Liste. Vielen Dank dafür. Okay, das heißt, ihr seid dann zu dritt da oben und Avano hat euch auch entsprechend Platz gemacht, damit ihr da rauskommt. Tatsächlich kann nur eine Person zur Zeit durch den Spalt hindurchkommen. Also ihr könnt nicht nebeneinander klettern oder da durchschlüpfen oder so, aber eine Person, das geht schon, das ist okay. Nur Grana nicht. Der zählt für zwei. Und ja, wenn Avano sich, weiß ich nicht, möchtest du dich dem Gefährt schon nähern oder? Sie wird den Umhang sehr fest um sich ziehen und sich dem Gefährt nähern, also sich aufmerksam umschauen, die versuchen, neben den Fußspuren herlaufen, also nicht da durchlatschen und schon mal schauen, ob da genug Sand überhaupt ist, den man da drüber schaufeln kann. Wenn da überhaupt, ist da überhaupt Sand? Ja, jein, das genau. Ist tatsächlich nicht ganz so viel, ne, weil es ist ja halt eher felsig hier oben. Mhm. Also große Steine habt ihr deutlich mehr als Sand, den müsste man ja zusammenfegen und hat dann ein bisschen Sand, das wahrscheinlich nicht dafür reicht, tatsächlich. Außer ihr lauft das Ganze ein bisschen weiter ab und holt irgendwie jeden Sandkrümel, den ihr finden könnt. Das könnte ein bisschen dauern. Es wäre eine Möglichkeit, aber es ist tatsächlich nicht besonders viel. Ja, ist doch mit Steinen anfangen, ist doch auch blöde. Ja, ansonsten wartet sie erstmal. Alles gut. Okay, ihr seid oben und stellt fest, ihr habt nicht genug Sand, zumindest nicht in der Nähe. Ihr müsstet ein bisschen bergsteigen wahrscheinlich, also rauf und runter irgendwie, eventuell, um genug Sand zu haben, um dieses Gefährt darunter zu begraben quasi, damit es aufhört zu brennen, beziehungsweise diese schwarze Rauchfahne nicht mehr nach oben geht. Ich habe unter meinem so Standardbeiwerk oder so an Chemikalien oder Pulver etc. wahrscheinlich nichts dabei, mit dem man ad hoc Feuer löschen kann. Mhm. Quasi so eine Art so Notfeuerlöscher wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Wenn dann für kleinere Feuer. Und vor allem Feuer, die nicht gerade Benzin beinhalten. Ja. Ja gut, ja klar. Wenn ihr da so ein bisschen herumschaut wegen der Sandmenge, werdet ihr auch feststellen, dass man von diesem Plateau aus die Motorenkrieger sehen kann. Ihr seht da einen Schwarm von irgendetwas, was sich bewegt. Es ist halt noch zu weit weg, als dass ihr genaueres sehen könntet. Aber die Sandwolke, die da aufgewirbelt wird von so vielen Gefährten, sowie auch ähnliche schwarze Rauchwolken, also es ist schon sehr sichtbar, es ist spürbar durch die Erschütterung, weswegen ihr eben auch davon ausgeht, dass es sehr viele sind. Und was man eben erkennen kann mit dem bloßen Auge, wirkt eben auch eher wie ein Schwarm, der da auf den Berg zukommt. Oh je. Aber dann, dann bringt es wahrscheinlich nichts mehr, das Feuer zu löschen. Da sollten wir lieber die anderen warten. Ja, die haben das schon gesehen. Oh, da wäre ich mir gar nicht so sicher, meint Grana von unten. Und vielleicht kann Grana, wenn wir alle wieder drin sind, den Zugang auch blockieren. Er kann einen Stein nach oben schieben und wir blockieren den Zugang. Zum Beispiel. Aber wenn das Ding hier liegt, dann wissen sie, dass das dass sie hochgefahren ist. Ja, aber die Rauchwolke werden sie schon gesehen haben. Also selbst wenn wir das jetzt löschen, dann werden sie wahrscheinlich immer noch den Weg hier nach oben suchen. Ihr seid immer noch in der Dunkelheit, die der Berg auf dieses Plateau wirft. Also es ist klar, wenn sie die Wolke schon gesehen haben, zumindest ein ungefährer Standort. Aber nicht so genau. Okay. Ne? Dann nehme ich jetzt bestgeraten die nächste Richtung, wo ich nun denke, da könnte vielleicht irgendwo, wenn ich da hochklettere, ich vielleicht irgendwie doch noch eine Sandkuhle oder sowas finden. Oder ich meine, ein bisschen kenne ich mich ja mit Steinen aus. Wenn ich mir so die umliegenden Steinformationen ansehe, habe ich vielleicht eine Idee, wo am ehesten poröser Bereich oder vielleicht Sandstein oder etwas sein könnte, wo sich im Lauf der Zeit tatsächlich in Sand, Erde oder etwas Ähnliches angelagert haben. Aha. darauf würde ich jetzt einfach mal meine Karte setzen. Ja. Die mich ja bisher noch nie enttäuscht hat. Dann versuchen wir das auch nochmal mit den Karten. Über alles. Und umdrehen? Ja. Düdüm. Tja, das ist ja nun mal dein Spezialgebiet. Deswegen, ne, das ist jetzt der Punkt, es klappt aber mit Komplikationen. Du suchst nach einer ausreichenden Menge Sand. Deine Nase, du vermutest zumindest, dass es deine Nase ist, das ist nämlich meistens deine Nase, führt dich auch in die Richtung davon, und zwar ein bisschen bergab. Da gibt es tatsächlich eine Stelle am Berg, wo deutlich mehr Sand ist, weil der wohl durch den Wind einfach hier in diesen Bereich immer geweht wurde und sich dort gesammelt hat. Und während du da zu diesem Sand hinunter gehst, also du kannst tatsächlich, es ist einfach nur so ein bisschen steil zwar, aber man kann einfach runtergehen, man muss gar nicht klettern. Das ist halt der Pfad, den wohl das Gefährt auch genommen hat. Währenddessen hörst du ein Geräusch dicht bei dir, das dir im ersten Moment gar nichts sagt, weil es so eine Art Klicken ist, ein mechanisches Klicken. Und dann fängt eine dieser Rohre, die du bei dir trägst, langsam an zu pfeifen. Und dir wird bewusst, dass was auch immer dich sich darin jetzt in Bewegung gesetzt hat, riecht nach Schießpulver. Kann ich daraus den Impuls ziehen, dass Schießpulver gleich gefährlich? Ich weiß nicht, in welche Richtung das Ding schießt. Am besten das weit weg von mir zu... Du weißt, dass es gefährlich ist. Ihr produziert ja sogar selber Schießpulver. Ja. Und aufgrund dessen, wie das Ding gebaut ist, wird es wahrscheinlich in alle Richtungen explodieren oder so. Du hast halt eine Ruhrbombe so. Da. Ja. Ich könnte, wenn ich das Ding jetzt auf das Motor, auf das Benzintank werfe, dann macht es wahrscheinlich nur schlimmer als besser. Obwohl, Feuer mit einer Explosion löschen. Die Frage ist, ob wir da nicht ein viel größeres Feuer haben. Ja. Vor allen Dingen eine Explosion, die dann alle daherführt, wenn es jetzt bloß dunkel ist. Aber warte mal, ich gehe doch diesen Weg jetzt abwärts, wo wahrscheinlich genau. die kann ich den weiter übersehen, dass ich die einfach irgendwie diesen Weg hinabwerfe, hoffentlich weit genug von mir weg, dass das Ding vielleicht dann den Weg blockiert? Du meinst, dass du so eine Art, dass du dafür sorgst, dass Geröll auf den Weg kullert und den blockiert? Ja, genau. Du weißt, wie man die Dinger baut. Ob du jetzt tatsächlich den richtigen, ich sag mal Winkel, den richtigen Punkt treffen könntest, das weißt du nicht. Ja, ne? Werfen ist nicht so meine Stärke. Nee. Wenn du Pech hast, landest es vor deinen Füßen. Theoretisch ist es aber möglich, so wie der, dieser natürliche Pfad hier halt entlangläuft, ist das schon möglich. Du könntest es auch genauso in diesen Sand werfen, den du da entdeckt hast, weil das halt recht viel ist. Du könntest es sogar in den Spalt zurückwerfen. Das ist gar nicht so weit weg. Das Problem ist halt das Werfen an sich. Ja, dann kommen wir aber in den Spalt, da kommen wir nicht zurück dann. Ja. Also werfen so oder so und dann probiere ich zumindest die Chance, irgendwie den Weg hinab, sobald ich da irgendwie links oder rechts ein Geröll oder Fels an da rein und dann selber in die nächstbeste Deckung springen und den anderen noch eine Warnung zu rufen. Okay, dann musst du eine Karte ziehen, wenn du werfen möchtest. Okay, da, so und zweimal Schere. Ja. Ist nicht dein Tag heute. Es ist Nacht. Vor allen Dingen ist das Ding ja auch, dass wir gesagt haben, wenn der Wissenspool, dann erhöht sich die Chance. Aber irgendwie macht er nur Dinge, die nichts mit deinem Wissenspool zu tun haben. Ja, irgendwas muss er ja können. Nur nicht das, was er tut. Das ist immer noch. Naja, ich habe gerade was mit Geruchssinn und Alchemie gemacht, aber jetzt halt nicht so. Ja, richtig. Wobei ja du Büchsenmacherei, aber das ist zu weit weg, denke ich. Das hat nichts mehr mit Werfen zu tun. Nein, also du... du wirfst in Richtung des Abhangs, ne, um eben möglicherweise diesen Weg zu blockieren. Du wirfst nicht besonders weit, aber diese Rohrbombe kullert diesen Pfad halt hinab, weil es sich einfach anbietet bei dieser Schräglage und weil es, ein Gefährt konnte hinauffahren, also kann diese Rohrbombe auch hinunterkullern. Und tatsächlich kullert sie so weit, bevor sie hochgeht, dass man sie gar nicht mehr sieht, weil dieser Pfad ist natürlich so ein bisschen nicht genau, der ist nicht gerade, der hat so ein paar Kurven und ihr könnt das gar nicht mehr so sehen. Und du wolltest auch den anderen eine Warnung zurufen, ne? Und selber in Deckung springen. Ja, also drei Sachen gleich. Overkill. Ich gehe davon aus, dass die anderen dann, ich weiß ja nicht, was du rufst, sowas wie Achtung, Bumm oder so. Ja, Deckung. Die beiden anderen denn darauf reagieren, wüsste ich gern noch. Deckung. Wo genau steht, Er ist jetzt, Egrascha ist ein bisschen diesen Pfad, den das Gefährt wohl hochgefahren ist, hinuntergegangen. Okay. Wäre zwar weit genug gewesen, um quasi noch in den Spalt zu schmeißen, also nicht ganz so weit weg, aber gut sichtbar quasi noch. Und er ruft halt Deckung und springt selbst hinter den nächsten Stein, der für ihn natürlich groß genug ist. Während das Rohrding den Pfad hinunterkullert. Ja, wenn da eine Deckung ist in der Nähe, wird sie sich da auch versuchen, sich dorthin zu hechten. Sonst wird sie sich einfach auf den Boden schmeißen, so flach möglich. Oder hinter das Motorrad. Hinter das Motorrad ist sogar tatsächlich die einzige Deckung in eurer Nähe gerade. Okay. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt hören wir dich. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr vorhin die ganze Zeit über mich drüber gesprochen habt. Aber das macht total Sinn, weil ich dann wahrscheinlich gemutet war. Ja. Tarano lässt sich fallen. Sowieso Hocken, so ein Wischen. Ding und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Okay. So. Und versucht sich halt selber irgendwie zu schützen, weil, ja, ist ja alles ein bisschen weiter weg. Hoffentlich. Ja. Ihr werft euch in Deckung und verfolgt noch eine Weile das Geräusch der herunterrollenden Bombe, das irgendwann aufhört mit einem Klock, weil es gegen einen Stein gekommen ist und anscheinend dadurch das Rollen aufgehalten wurde. Und es passiert nichts. Tarano wartet noch eine Weile ab. Das einzige Geräusch, was euch dann weiterhin ablenkt, ist eben dieses brennende Benzinding. Und Egrascha stellt fest, dass seine Hände auch irgendwie noch sehr nass sind, was aufgrund der frostigen Kälte gerade umso deutlicher wird. Und dass auch die anderen zwei, die noch an dem Gürtel waren, also es waren ja drei, die sie quasi bei sich hatte und eine, die du aus dem Spalt gezogen hast. Und anscheinend hast du eine von denen, die mit ihr im Wasser waren, erwischt, die du gerade wegschmeißen musstest. Die anderen beiden sind auch nass und die eine ist eben trocken, die im Spalt war. Okay, aber ich habe eine von den Nassen weggeworfen. Genau. Es war auch eine von den Nassen, die angefangen hat, Geräusche zu machen. Richtig. Ne? Also hast schon die richtige weggeworfen, aber anscheinend ist, was auch immer da so passiert ist, durch die Nässe, nicht, ja, es hat nicht viel Funktion. Das kann ich ja nachvollziehen, dass dieses Pulver bei Nässe nicht funktioniert. Dann eile ich jetzt so schnell wie möglich zu den anderen hoch, halt dabei das trockene Rohrbombe in der Hand und sag, das war jetzt eine Fehlzündung. Die eine hat sich, weil ich weiß nicht, was mit dem Schießpulver da drin passiert ist, aber die hier, die dürfte noch funktionieren. Ich könnte versuchen, den Weg hier rauf in die Luft zu sprengen, zu blockieren. Oder die Spalte. Den Weg hier rauf oder die Spalte. Na dann vielleicht. Wobei, haben wir nicht bei der Spalte die Möglichkeit, dass wir sie nur noch viel größer machen? Das glaube ich auch. Eben, also ich denke eher, der Weg hier rauf ist lieber, weil von oben hier haben wir eine sehr gute Aussicht und können uns besser darauf einstellen, was kommt. Kann ich ganz kurz meinen Plan von vorhin äußern, den ihr ja dann anscheinend wegen eines sich selbst gemuteten Mikros nicht gehört habt? Tarano wollte nämlich wissen, woher die Rauchsäule kommt, ob aus einem bestimmten Teil des Gefährts oder ob das ganze Gefährt brennt und das dann so stille postmäßig Grana mitteilen, um zu wissen, ob er vielleicht eine Idee hat, wie man das Feuer möglichst schnell und möglichst einfach löschen kann. Ach so, also es ist nur ein Teil des Gefährts, es ist nicht das ganze Ding. Und wenn sie sich das halt genauer anguckt, es ist ja so, dass dieses Gefährt, ich nenne es jetzt mal dieses Motorrad. Hinten hat es ja noch so eine Kiste, die befestigt ist, die eben mit auf der Seite liegt, weil das da festgeschraubt ist und so. Also die fällt auch nicht einfach ab. Man könnte den Deckel öffnen irgendwie. Und dort, wo, also beim Lenker quasi, in der Mitte der Lenkstange, das ist halt, die ist sehr breit, da ist halt viel Schrott dran, weil da auch Panzerung mit dran ist und auch so ein bisschen Windschutz und so. Das ist also dieser mittlere Teil, also du hast quasi rechts und links den Lenker. Und in der Mitte davon, du würdest sagen, es sieht aus wie ein Totenschädel aus Gold. Das fällt dir nämlich sowieso auf, dass das, was nicht gerade jetzt rostiger Schrott ist, und sogar das teilweise mit goldener Farbe besprüht ist. Und diesmal ist es auch Farbe, die abgeht. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Abgehende Farbe. Yay. Abgehende Farbe. Und dieser Totenschädel ist es tatsächlich, der aus den Augen heraus diesen schwarzen Qualm ablässt. Also es brennt da drin scheinbar irgendwas, aber es sieht fast gewollt aus, weil es kein Schaden ist oder so, sondern es kommt aus diesem Totenschädel und da drin ist es natürlich heiß, weil irgendwas brennt da ja und das lässt halt diesen Qualm raus. Na dann zieht sich Tarano den Ärmel über die Hand und versucht diesen Totenschädel da abzukriegen. Ob sie den so abdrehen, abziehen, irgendwas abmachen kann. Der ist verbunden mit dem Lenker und dem Gefährt. Also das ist schon zusammengeschraubt. Okay. Ne? Es ist aus Metall auch. Anscheinend ist es aus Metall. Es ist halt alles irgendwie vergoldet. Deswegen kannst du den Unterschied nicht wirklich sehen. Und was sie ja eben auch merkt, dadurch, dass es da drin heiß ist, wenn du das Metall anfassen würdest, auch mit übergezogener Kleidung, ist sehr heiß. Also da würdest du dich verbrennen. Hm. Naja, dann erzählt sie das oder hat sie das dann einfach nur Grana erzählt, ob der eine Idee hat. Aber wir sind ja jetzt schon viel weiter. Ich glaube, Grana hört euch schon gar nicht mehr. Eine Idee. Ja, das könnte sein. Also während Ikrasha da rumgelaufen ist, könnte man sich ja trotzdem unterhalten haben. Das ist völlig okay. Ja. Bevor das Bumm und so, ne? Bevor das Bumm, genau. Also falls Grana eine Idee hat, dazu darfst du sie gerne wissen. Zu dem Totenkopf? Ja. Oh, ich glaube nicht, dass du den Totenkopf so einfach abkriegst. Wahrscheinlich ist das eine Art Rohr. Das ist nur das Endstück davon. Da kommt nur der Rauch raus. Das soll nur so aussehen. Wahrscheinlich kommt das Feuer viel tiefer drin her. Oh. Und weißt du, wie ich es dann ausbekomme? Hanna klingt da immer so genervt. Doch mal selber nach, Leute. Das ist überhaupt nicht wahr. Er ist immer nur langsam. Vielleicht könnt ihr Sand reinstopfen, bis das zu ist. Dass kein Rauch mehr rauskommt. Ja. Dafür hätten wir ja dann auch genug Sand, ne? Oder ihr, ich müsste das selber mal sehen, dann kann ich den vielleicht so verkrümmen, dass da kein Rauch mehr rauskommt. Wir versuchen das erstmal mit dem Sand da reinzumachen. Und wenn wir das nicht schaffen, würde ich sagen, versucht Ikrasha in der Zeit den Weg zu blockieren und dann gehen wir zurück und sagen den anderen Bescheid. Denn unsere Zeit wird langsam knapp. Das klingt gut. Ihr habt gute Ideen. Wie ist es eigentlich da draußen? Wie ist es eigentlich da draußen? Frostig. Die Leitung. Frostig, kalt, also kälter als innen in der Höhle, im Berg. Aber ansonsten, man kann so viel sehen. Da ist dieser riesige Himmel und diese riesige Ebene unter euch. Das ist so ganz anders als diese Höhle, in der ihr so eingefercht seid. Also Tarano beschreibt das auch, glaube ich, ungefähr genauso Grana und ist aber eher etwas zögerlicher. Das würde ich auch gerne sehen. Das kannst du bestimmt auch bald. Bestimmt zeigen uns die Erwachsenen einen Weg von außen hier ran. Das wäre toll. Und dann, ich gehe mal Sand in den Totenkopf schütten. Und dann macht sie das und versucht da Sand reinzukriegen, irgendwie, ob es die Flammen lindert. Ja, ich denke, das ist nämlich der Moment, wo ihr das mit dem, ihr habt euch hingeschmissen, es ist nichts passiert, ne, dass du dem Sand versuchst. Und also Ikrasha riecht, wie der Sand in dem Totenschädel schmilzt. Das rieche ich? Weil ich dachte, ich bin jetzt noch unten am Weg. Nee, du bist doch zurückgekommen. Du bist jetzt zurückgekommen und hast gesagt, ich habe eine Bombe, was machen wir damit? Ach so, in dem Moment. In dem Moment, genau. Das heißt, du bist da, also ihr seid jetzt quasi da wieder zusammen, ne? Und der Sand schmilzt. Hören kann man das nicht so wirklich. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Und Tarano, das war jetzt quasi erstmal der Test, ob das irgendwas bringt, hier Sand reinzupacken. Du wirst wahrscheinlich mehr Sand brauchen, um einen größeren Effekt zu produzieren. Einfach. Also das heißt, du müsstest diesen Weg ein Stückchen runtergehen. Da ist ja ganz viel Sand und kannst das Sand reinkippen. Wir könnten den Glasstopfen draus machen, das ist gut. Aber ich wollte gerade sagen, wir produzieren Glas. Wir wissen es zwar so nicht, aber... Riecht das so, als wenn das quasi allmählich verbrennt, wie sich das so reinkippt, oder ist, wenn das da irgendwie jetzt gerade stetig rascher verbrennt, als wenn da jetzt irgendwas, dadurch, dass die Sand reingekippt hat, irgendwas in Reaktion versetzt wurde? Ich meine, ich habe doch das seltsame Reaktionsverhalten chemischer Zutaten. Ja, es ist nicht so, dass die Reaktion erst produziert wird, dadurch, dass Sand reingekommen ist. Es ist wohl einfach nur extrem heiß da drin, weswegen der Sand eben schmilzt. Und glaub mir, das riechst du. Ja. Also das hat einen ganz eigentümlichen Geruch. Ich weiß, wie heißer Sand riecht. Okay. Na, dann solltest du dich beeilen und mehr Sand reinkippen. Auf jeden Fall kein Wasser. Nee. Gut, wär so blöd, Wasser zu verschwenden, aber nur zur Vorsicht. Okay. Kann ich dann kurz noch da unten den Sand holen, bevor du den Weg blockierst? Ja klar, aber der Sand, der kommt bevor der Weg. Der ist weiter oben, also das ist unabhängig davon. Sehr gut. Haben wir standardmäßig irgendwie einen Becher oder irgendeine kleine Tasche oder irgendwie sowas immer mit an unserer Kleidung? Also du hast ja eh Taschen wahrscheinlich für deinen Medizinkram. Was man machen kann, da es ja so mit Sand ist und kein Wasser, dass man von der Kleidung, ne, so eine Ausbeulung macht, zum Beispiel im Oberteil oder Sand transportiert. Das ginge auch. Das ist sogar vielleicht sinnvoller, als wenn du irgendwie erst eine Tasche damit füllst, weil da andere Säge drin sind. Ja, dann würde Tarano rennen zum Sand, in der Hoffnung, dass sie nicht ausrutscht. Ja. Kula, kula, kula. Genau. Und dann ja so eine Ausbeulung im Shirt machen und da so einen Arm voll, zwei Arme voll Sand rein und dann ganz schnell laufend zurück zum Motorrad gehen. Ja. Und halt versuchen, diesen zu stopfen. Das war vorhin die ganze Zeit meine Panik. Wie transportiere ich den Sand? Das ist eigentlich ganz einfach. Eben. Ja, eigentlich. Kindheit zu lange her. Ja, wollte gerade sagen, das hat man doch als Kind auch so gemacht. Der Vorteil ist, dass eure Stoffe halt sehr dick sind. Ne? Also dadurch kann man auch diesen feinen Sand da drin sehr gut transportieren und der kullert da nicht doch noch irgendwie zwischen den Stofflöchern oder so durch. Das heißt, du hast jetzt ordentlich Sand und wie machst du das? Willst du erstmal nur ein Auge von diesem Totenschädel damit füllen oder machst du das beide gleichzeitig oder egal? Wie groß ist der Totenschädel? Nur so groß wie meine Faust ungefähr? Oder größer? Der ist größer. Der ist eher so groß wie dein eigener Schädel. Ja, dann erstmal nur ein Auge. Okay. Wenn aus den Augen unterschiedlich viel Rauch rauskommt, dann nehme ich erstmal das mit mehr Rauch. Tatsächlich nicht. Und du wirst auch feststellen, wenn du eben ein Auge füllst, dass dieser gesamte Rauch aus beiden wohl irgendwie gleichmäßig, ja, dadurch verändert wird. Anscheinend gibt es irgendwo dahinter eine Verbindung zwischen diesen beiden Löchern, die auf das gleiche Ziel hinausgehen und dementsprechend macht es keinen Unterschied. Was du aber merkst, ist, dass irgendwann tatsächlich von dem einen Auge der Rauch stoppt und eine recht durchsichtig, aber doch glühende Masse aus diesem Auge so ein bisschen rausblubbert. Das ist halt das Glas, das noch in diesem mega heißen Zustand ist, aber... Das ist cool, wir haben gerade Glas erfunden in dieser Welt. Ich wollte sagen, wissen wir, was Glas ist? Ihr habt sowas noch nicht benutzt, nein. Das ist, das hat ja auch alles nicht überlebt. Also Glas zersplittert ja nun leider auch. Ne? Das heißt, was das genau ist, was ihr da geschaffen habt, wisst ihr nicht. Aber es sorgt offenbar dafür, dass der Rauch aufhört und dann eben, wenn du weitermachst, auch beide Augen quasi verstopft. Was aber auch klar ist, obwohl die Oberfläche halt abkühlt und eben nicht mehr dieses rote Glühen von sich gibt, was es in dem heißen Zustand ja immer tut. Die oberste Schicht ist dann so leicht durchsichtig. Dahinter scheint es aber nie wirklich abzukühlen. Also diese Hitze scheint zu bleiben. Und natürlich, der ganze Totenschädel strahlt ja auch diese Hitze immer noch ab. Und du hast sogar das Gefühl, dass diese äußerste Schicht, die man sehen kann, auch immer wieder neu schmilzt, quasi. Dass das nie wirklich zur Ruhe kommt. Aber es ist keine schwarze Wolke mehr jetzt da. Yes! Du hast gesagt, wir stehen da wie auf so einem Plateau, richtig? Könnte man das Motorrad einfach irgendwo in den Überhang runterwerfen? klar, mal wenn ihr das hochkriegt, genau. Also durch die Panzerung und sowas scheint es schon, sieht es auch schon sehr schwer aus. Aber theoretisch, da ist ein Abhang, da ist eine Klippe quasi. Ihr könnt das runterschmeißen, wo ihr wollt. Braucht also natürlich wieder, nicht, aber. Nicht den Weg zurück, sondern wirklich richtig Absturz. Ja, das geht. Aber stimmt, dann raucht's wieder. Außerdem ist dieses Sandschmelzen zu Glas hochinteressant. Da könnte man tolle Sachen mitmachen. Ja, aber du bist jetzt damit beschäftigt, den Weg weiß. Zu blockieren. Ja, ja. Ich bin mal kurz AFK, weil ich beim Kind bin. Kurze Pause.